an Akkord in dieser Welt. Wir starten das, was uns gefällt. Du und ich durch den Gürtel, immer auf der Suche nach dem Sinn. Kreuzen hier bei dir, dieser Weg endet für mich hier. Keine Kraft, um weiter vorzugehen. Kann die Bilder nicht sehen. Ich weiß nicht, ich bin gerade auf den Gedanken fliegen mit dem Wind. Die Zeit reicht, doch nichts bleibt um. Verstehst du nicht, fragst du warum? Ich bin gerade mein Herz bei dir. Sterne über mir. Ich bin gerade mein Herz bei dir. Ich zähl die Stunden, an die mein Herz zerbricht. Und es ist immer alles so, wie es ist. Kann ich einfach mal die Zeit stillstehen? Warum musst du nur einfach gehen? Ich zähl die Zeit, ich zähl die Stunden, ich zähl Minuten und Sekunden. Wann bist du nur wieder hier? Ich seh die Sterne über mir. Ich bin grad mein Herz bei dir. Sterne über mir. Ich bin grad mein Herz bei dir. Sterne, Sterne über mir. Ich bin grad mein Herz mit dir. Sterne über mir. Ich bin grad mein Herz mit dir. Sterne, Sterne über mir.